Erster, ihr seid Gottes Kinder. Macht keine Schnitte in eurer Haut für Tote. Rasiert euch nicht den Kopf kahl. Zweiter, ihr seid ein besonderes Volk für Gott. Gott hat euch aus allen Völkern gewählt. Ihr gehört Gott. Dritter, esst keine schlechten Dinge. Vierter, diese Tiere dürft ihr essen, Ochse, Schaf und Ziege. Fünfter, Hirsch, Gazelle und Dammhirsch. Steinbock, Antilope, Theo und Dema. Sechster, ihr dürft Tiere essen, die gespaltene Hufe haben. Sie müssen auch wiederkäuen. Siebter, Kamel, Hase und Klippdachs dürft ihr nicht essen. Sie kauen wieder, aber ihre Hufe sind nicht gespalten. Sie sind unrein. Achter, das Schwein dürft ihr auch nicht essen. Es hat gespaltene Hufe, aber es kaut nicht wieder. Es ist unrein. Esst kein Schweinefleisch. Berührt keine toten Schweine. Neunter, im Wasser dürft ihr diese Tiere essen, alle mit Flossen und Schuppen. Zehnter, esst keine Tiere ohne Flossen und Schuppen. Sie sind unrein für euch. Elfter, alle reinen Vögel dürft ihr essen. Zwölfter, diese Vögel dürft ihr nicht essen, Adler, Bartgeier, Geier. Dreizehnter, Weihe und alle Falkenarten. Vierzehnter, alle Rabenarten. Fünfzehnter, Strauß, Schwalbe, Möwe und alle Habichtarten. Sechzehnter, Käuzchen, Uhu, Eule. Siebzehnter, Pelikan, Erdgeier, Sturzpelikan. Achtzehnter, Storch, alle Regenpfeiferarten, Wiederhopf und Fledermaus. Neunzehnter, alle kleinen Tiere mit Flügeln sind unrein. Esst sie nicht. Zwanzigster, alle reinen Vögel dürft ihr essen. 21. ist kein totes Tier. Ihr könnt es einem Fremden geben oder verkaufen. Ihr seid ein besonderes Volk für Gott. Kocht kein Zicklein in der Milch seiner Mutter. 22. von euren Feldern gebt jedes Jahr ein Zehntel ab. 23. bringt es zu Gott an den Ort, den er wählt. Dort soll sein Name sein. Esst dort ein Zehntel von Getreide, Wein und Öl. Esst auch die ersten Tiere eurer Herden. So lernt ihr, Gott immer zu ehren. 24. Wenn der Weg zu weit ist und ihr es nicht tragen könnt. Der Ort, den Gott wählt, ist vielleicht zu weit. Gott hat euch viel gegeben. 25. Verkauft es für Geld. Nehmt das Geld mit. Geht zu dem Ort, den Gott wählt. 26. Kauft mit dem Geld, was ihr wollt. Kauft Rinder, Schafe, Wein und andere Getränke. Kauft alles, was ihr mögt. Esst dort vor Gott. Seid fröhlich mit eurer Familie. 27. Vergesst die Leviten nicht. Sie leben bei euch. Sie haben kein eigenes Land. 28. Nach 3 Jahren gebt ihr den ganzen Zehnten von diesem Jahr ab. Legt es in eurer Stadt ab. 29. Die Leviten haben kein eigenes Land. Auch Fremde, Waisen und Witwen leben bei euch. Sie sollen kommen und genug essen. Dann wird Gott euch bei eurer Arbeit segnen.